Das sind die aktuellen Schlagzeilen. Bauarbeiten am Nienburger Weserwall gestartet, Kreisel ist beschlossen und TKW gewinnt Bezirksderby. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Der Radweg auf dem Nienburger Weserwall soll in Zukunft nicht mehr von starkem Regen betroffen werden. Am Dienstag starteten die Sanierungsarbeiten zwischen Theater und Finanzamt. Geplant war der Beginn der rund 39.000 Euro teuren Baumaßnahme ursprünglich für Mitte Oktober. Krankheitsbedingte sowie technische Probleme der von der Stadt beauftragten Firma hatten zu der Verzögerung geführt. Wenn alles wie geplant verläuft, sollen die Arbeiten innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Der zweite Kreisverkehr im Nienburger Stadtteil Nordertor wird kommen. Dies beschloss der Stadtrat in seiner gestrigen Sitzung. Dieser soll nun an der Weggabelung Ferdinand-Landstraße-Zellerstraße gebaut werden. Eine richtige Entscheidung, so Frank Podel von der Wählergemeinschaft. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Es war im Vorfeld nicht ganz klar, wie das nun ausgehen würde. Wir waren auch etwas überrascht von den Reaktionen der Anlieger, die was in den letzten Tagen so aufgetaucht ist, weil eigentlich dieses Thema ja seit ungefähr 3 Jahren diskutiert wird. Aber nichtsdestotrotz sind wir sehr froh über dieses Ergebnis. Mitarbeiter, Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisen AG Lese sind die ersten, die das neue Projekt der Bürgerstiftung im Landkreis Nienburg unterstützen. Sie verzichten in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke und spenden stattdessen 1.500 Euro. Damit möchten sie alle Ehrenamtlichen unterstützen, die sich in der Region um die Integration der Flüchtlinge kümmern. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Das Basketball-Derby in der Bezirksliga konnte der TKW Nienburg für sich entscheiden. Gegen die Hoya Dukes gelang Blau-Weiß ein 97-83 Erfolg. Besonders im letzten Viertel setzte der TKW die Grundsteine für den Derby-Sieg. Hier machte sich der breite Kader und die Rotationsstärke von TKW-Coach Andreas Rabe bezahlt. Die Hoya Raner kamen mit ihrem Kader bestehend aus nur 7 Spielern immer mehr in Bredouille. Nienburg ist aktuell somit Tabellendritter, Hoya dahinter auf der 4. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.